Sedan fajne i förbränna drån växt i kärnen räcka. Men om vi visar sig inte länge utan rikets skatt hos svänger. Sedan fajne i förbränna drån växt i kärnen räcka. Kriegen du auch hat hier Missgott, Hass und Neid. Und auch noch heute heuchelt sie, sie hätten uns befreit. Die letzte Reichsregierung Völker rechtswidrig in Haft. Unsere Elite massakriert die Feinde, hatten es geschafft. Die Deutschen vogelfrei, die Fremdmächte führten Regie. Totale Umerziehung hieß ab jetzt die Strategie. Ein vorrangiges Grundgesetz, Kappers Geschenk, es gilt noch jetzt. Von den Besatzern, die bis heute nicht gehen, war dieser Staat schon jemals souverän. Das Reich hat nie kapituliert. Trotz Raub und Raub, Vertreib und Mord besteht den alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, Deutsch jeder Ort. Das Reich besteht noch immer fort. Mit Umerziehungsplänen wir uns bereits im Arschgepäck. Und heute sehen wir die Früchte all dieser ganzen Dreck. So machen sie das Reich handlungsunfähig und zunichte. 145 schreibt jetzt der Sieger die Geschichte. Die Kriegsschuldlüge hat man uns seitdem gelehrt. Doch freie Selbstbestimmung wurde uns verwehrt. Der Tag muss kommen und wir wollen ihn noch erleben, wo freie Deutsche sich eine Verfassung geben. Lass uns durch die Straße schallen, die Fremdherrschaft muss endlich fallen. Lass uns durch die Gassen hallen, sie sind nur Knechte und Vasallen. Nie mehr, nee, ist uns egal und völlig gleich. Denn unsere Heimat ist das Deutsche Reich. Die Republik ist uns egal, vollkommen gleich. Denn unser Auftrag ist und bleibt das Deutsche Reich der Manier. Wird langsam Zeit, dass sie es kapiert. Das Reich hat nie kapituliert. Trotz Raub und Raub, Vertreib und Mord besteht den alten Grenzen fort. Deutsch jedes Haus, Deutsch jeder Ort. Das Reich besteht noch immer fort. Ich hab das Deutsche Reich. Die Zeit ist reif für uns und unser deutsches Reich. Denn Dunkelheit beherrscht uns.